Quest, Cthulhu, Sturmbringer und Gloranta. Seit 25 Jahren unterstützt die Rundquest-Gesellschaft die Klassiker der internationalen Rollenspielszene. Und was es mit Fertigkeiten und Schwierigkeitsgraden auf sich hat und wie die grundsätzliche Würfelmechanik in Runequest funktioniert, das erfahrt ihr hier bei Questlog, dem Podcast der Runequest-Gesellschaft. Hi und herzlich willkommen zu Episode 7 von Questlog, dem Podcast der Runequest-Gesellschaft. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Runequest zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Ich bin der André. Und zum anderen mich. Ich bin der Olli. Hi. Soweit unser Gruß an die Kollegen vom Dorpcast. André, was gibt's Neues an Veröffentlichung vom Verein? Samoxis Schale der Reinigung, das zweite Meros-Abenteuer, ist jetzt in die Läden verteilt worden und falls ihr einen Laden findet, der es nicht im Sortiment hat, es gibt glaube ich keinen Laden, der nicht bei Pegasus bestellt und Pegasus führt unsere Produkte, dementsprechend haut eure Läden an, dass sie es ins Sortiment nehmen oder bestellt es einfach selber dort. Okay, du sagst Abenteuer auf Meros, wie umfangreich, was ist es, worum geht's? Es ist ein relativ dünnes Abenteuer, ein Abenteuer, was aber nicht nur für Einsteiger ist. Die Abenteuer in dem Abenteuer in Meros Abenteuerband mit dem Spielersichtschirm waren ja eher für Einsteiger, einmal ein detektivisches Abenteuer, einmal ein Wildnis- und Kampfabenteuer. Das Xamuxische Schale der Reinigung ist ein Abenteuer, was eben nicht nur für Einsteiger ist oder zum Kennenlernen des Spielsystems, sondern auch wirklich dann richtig ein bisschen in die Welt einsteigt und auch wieder eine neue Rasse spezifiziert. Die Panthermenschen sind auch schön auf dem Cover abgebildet. Das heißt, 20-seitiges Abenteuer, Farbcover und kostet? Kostet 5,95. 5,95, erhältlich bei Pegasus oder bei dem Händler eures Vertrauens. Schlag zu. Des Weiteren, was sind die Planungen? Wahrscheinlich kommt das als nächstes auf uns zu. Ja, wir wollen erstmal gucken, dass ihr was zum Spielen habt. Da die etwas dickeren Quellen und Hintergrundbände immer ziemlich viel Zeit fressen und natürlich auch Geldressourcen, machen wir jetzt erstmal damit weiter, dass wir euch mit weiteren Abenteuern unterstützen, damit ihr eure Kampagne am Laufen halten könnt oder auf Cons was anbieten könnt. Dementsprechend wird es die nächsten drei Publikationen werden etwas dünnere Abenteuerbände sein. Natürlich wie immer von uns gewohnt zum kleinen Preis. Das erste, was jetzt rauskommen wird, ist ein unterstützendes Szenario zur Welt Tenla. Das nennt sich dann Kakun erwacht. Ein Abenteuer in Ferntarnesia im Norden des Toskanischen Imperiums. Kakun erwacht hat auch nur 20 Seiten, kostet ebenfalls 5,95 €. Spielt wie gesagt in Tenla. Gut geeignet auch Personen in die Welt Tenla einzuführen. Aber nicht nur, kann man auch mit schon etablierten Tendler-Charakteren spielen. Das soll dann jetzt im April vom Drucker wiederkommen. Des Weiteren liegt ja die RPC vor uns. Und wann, wenn nicht zu diesem Termin, sollte man was am Start haben? Natürlich auf der Spielmesse und auf der RPC. Das haben auch wir begriffen, dass man auf der RPC anwesend sein sollte. Zu dem Zeitpunkt wollen wir natürlich auch was Neues präsentieren können. Und da dieser Event als solches auch natürlich eine bestimmte Bedeutung hat, wird es eben nicht nur ein Heft, sondern hoffentlich auch zwei geben. Man darf uns nicht darauf festnageln, dass es tatsächlich zwei Stück zu dem Zeitpunkt werden. Vielleicht wird auch eins knapp die RPC verpassen, aber sind parallel in Mache und es sieht momentan zeitlich sehr gut aus, dass wir beide bis dahin am Start haben werden. Das eine ist Wahnsinn und andere Farben. Ein 24-seitiges Abenteuer, Fantasy-Abenteuer, was relativ universell einsetzbar ist, mit Vorschlägen, wo man es auf der Welt Meros einsetzen kann, wo man es in Tenla einsetzen kann und wo man es in der Gegend einsetzen kann. Dazu komme ich gleich. Oder eben in eine selbst ausgedachte Fantasy-Welt. Also ein universelles Abenteuer, was man in jede Fantasy-Welt einbauen kann, mit Vorschlägen, wie man sie in unseren etablierten Welten einsetzen kann. Universell, okay, alles klar. Kostet 6,95, 24 Seiten und ein sehr schönes Abenteuer. Des Weiteren ein 48-seitiges Abenteuerband Hezarets Schatz. Das ganze Abenteuer spielt in der Gegend. Ja, es ist absichtlich, der Name ist absichtlich so, Anführungszeichen, gewöhnungsbedürftig seltsam, denn die Gegend wirft nur so mit Klischeebegriffen um sich, geografisch zumindest, weil sie eben eigentlich ein Platzhalternamen, eine Platzhaltergegend ist für irgendwas, wo ihr es spielen lassen wollt. Dieser Bereich namens die Gegend kann man in fast alle Fantasy-Welten irgendwo einbauen oder Äquivalente in jeder Fantasy-Welt finden. und es erleichtert einfach den Einbau in eine schon vorhandene Welt. Oder wenn man eben keine bis jetzt etablierte Welt hat, dann nimmt man einfach die Gegend und wird von da aus irgendwann mal die Umgebung der Welt erkunden. Diese 48-seitige Abenteuerheft umfasst auch gleichzeitig eine Einführung in die Gegend. Das ganze Heft wird dann 14,95 kosten und hoffentlich auch zur RPC verfügbar sein. Es sind ja schon einige Sachen, die jetzt erschienen sind und die in Planung sind, und ich denke, zur RPC werden wir das meiste davon hoffentlich am Start haben. Ja, wie gesagt, der Stand ist gebucht und auch bestätigt. Also wer auf der RPC ist, kommt vorbei, quatscht uns an. Wir freuen uns über Besucher, über Fragen. Wir werden auf jeden Fall die beiden Tage vor Ort sein. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Thema? Gehen wir ins Thema. Okay, nachdem wir in Episode 05 recht ausführlich die Charaktererschaffung einmal durchgegangen sind, wollen wir dann heute mal ein bisschen reden über das eigentliche Spielsystem, also die eigentliche Regelmechanik und den Hauptpunkt von Runquest, die Fertigkeiten. Und zwar schon während der Charaktererschaffung endet ja im Prinzip alles daran, dass ich meine Eigenschaften habe, meinen Hintergrund, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu meinem Charakter und ich habe Standardfertigkeiten und Spezialfertigkeiten, die sich aus meiner Kultur und aus meinem Beruf ergeben, mit Werten versehen. Prozentwerten. Jawohl, mit Prozentwerten versehen. Üblicherweise sind die am Anfang noch nicht so exorbitant hoch und jetzt habe ich da dieses Blatt vor mir und da stehen jetzt ganz viele Prozentwerte drauf und das Spiel beginnt. Was habe ich jetzt davon? Wie setze ich diese Fertigkeiten ein? Ich gehe davon aus, dass einige von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben von einem Rollenspiel namens Call of Cthulhu, das ein sehr, sehr ähnliches Spielprinzip verwendet. Von daher sind jetzt die Ausführungen vielleicht für einige bekannt. Aber Runquest hat nochmal so ein paar Besonderheiten, auf die wir jetzt auch gerne eingehen können. André, Fertigkeiten. Ja, im Laufe der Charaktererschaffung habe ich mir eine Vielzahl von Fertigkeiten angeeignet. Einmal gibt es die Standardfertigkeiten, die jeder Mensch theoretisch kann. Ich meine, klar, schwimmen kann jeder Mensch irgendwie oder auch nicht. Aber die Möglichkeiten, schwimmen zu lernen, dem steht jedem offen. Ein Wüstenbewohner hat halt einen miserablen Wert drauf. Jemand, der an der Küste wohnt, hat einen relativ höheren Wert drauf. Aber diese Fertigkeit als solches steht eigentlich jedem offen. Genau, der Grundwert jeder Fertigkeit ergibt sich erstmal aus den Eigenschaften, die halt jeder hat. Und damit habe ich also eine kleine, geringe Chance, erstmal diese Standardfertigkeiten bis zum gewissen Grad auf jeden Fall zu können, in Anführungszeichen. Richtig. Und die Spielmechanik ist schlicht und ergreifend, ich nehme einen W100, versuche meinen Fertigkeitswert zu unterwürfeln. Eine 1 bis zu einem Zehntel meines Fertigkeitswertes ist ein kritischer Erfolg. Ein Wurf bis zur Fertigkeitswert ist ein Erfolg. Alles über den Fertigkeitswert hinausgewürfelte ist ein Fehlschlag. Und was an 99 und 100 passiert, da spricht man nicht drüber. Das wäre dann der Patzer. Ah nein, sowas gibt's doch gar nicht. Wir sind alle gute Helden, es passiert sowas nicht. Nee, ist klar, der passiert zumindest immer nur dann, wenn man es wirklich auf überhaupt keinen Fall gebrauchen kann. Richtig, genau, das macht den Spaß am Spieltisch aus. Okay, bedeutet also, ich habe einen Wurf mit einem W100, ich muss meine Fertigkeit unterwürfeln und habe 4 verschiedene Ergebnismöglichkeiten. Diese Ergebnismöglichkeiten sind auch erstmal das, was wichtig ist, wie stark ich irgendwas unterwürfelt habe oder wie stark ich überwürfelt habe beim Fehlschlag. Spielt gar nicht mal die Rolle, sondern einfach nur, welches von diesen 4 Ergebnissen ist dabei rausgekommen. Ist denn meine Chance, meine Fertigkeit einzusetzen, immer gleich hoch? Weil der Wert ist ja erstmal fix. Was weiß ich, ich habe irgendwie Spuren suchen 40%. So, jetzt muss ich 40 unterwürfeln. Wenn der Spielleiter das jetzt leichter oder schwieriger gestalten will, da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten in Grundquest. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann auch in vorgefertigten Abenteuern, auch die Veröffentlichungen gibt es hier und da mal bei einem Fertigkeitswurf, der abgeverlangt wird, eine Zusatzbemerkung, sowas wie ein leichter Fertigkeitswurf, ein schwerer Fertigkeitswurf oder ein unglaublicher Fertigkeitswurf. Und das sind Modifikatoren dazu. Ein sehr leichter Fertigkeitswurf würde zum Beispiel heißen, dass der Fertigkeitswert verdoppelt wird. Das heißt, ich müsste dann in dem Beispiel nicht mehr 40 unterwürfeln, sondern 80. Richtig, was ja wirklich sehr, was ja richtig, wirklich leicht wäre, ne? Sehr leicht wäre. Mhm. Ein normaler Wurf ist halt das ganz, ganz normale und ein sehr schwerer Wurf wäre der Fertigkeitswert halbiert. Was in deinem Beispiel halt nur 20 wäre, was dann doch nicht ganz so einfach ist. Okay, es ist natürlich von der Idee her relativ einfach und auch von der Umsetzung her irgendwie logisch, das ist okay. Und jetzt mit dem Beispiel von 40% auch gut machbar, aber bei krummen Fertigkeitswerten komme ich da gelegentlich schon ans Rechnen irgendwie, ne? Wer kopfrechnerisch nicht ganz so beruflich vielleicht was damit zu tun hat oder nicht frisch aus der Schule kommt, dem fällt es vielleicht etwas schwieriger, krumme Werte mal schnell zu halbieren oder zu verdoppeln. Da gibt es eine vereinfachte Schwierigkeitsgrad. 30-Grad-Variante, wenn wirklich alles Nicht-Rechner am Tisch hat, dann kann man auch es sich erleichtern, indem man einfach sagt, sehr leicht ist 40% auf den Fertigkeitswert draufrechnen, leicht heißt 20% draufrechnen, schwer heißt 20% abziehen, sehr schwer heißt 40% abziehen und unglaublicher Wurf heißt 80% einfach pauschal abziehen. Das wären dann reine Pauschalbeträge, die natürlich aber einem Charakter, der sowieso noch nicht viel hat, also geringe Wägen einfach mehr schadet als jemand, der schon erfahrener ist. Ja, also ob ich die normalen Modifikatoren nehme, indem ich dann meinen Wert halbiere und verdoppel und so weiter, oder ob ich die vereinfachten Modifikatoren nehme und einfach einen festen Prozentwert addiere oder subtrahiere. Richtig. Persönlich kann man natürlich, steht in Regeln jetzt nicht drin, persönlich könnte man natürlich auch einfach machen, wenn ich die Verdopplung bzw. Halbierung etc. nehme, die normalen Sachen, kann ich auch einfach auf den nächsten besten mathematischen Wert auf- oder abrunden. Das wäre dann der Spagat zwischen den beiden Varianten. Okay, jetzt gibt es nicht nur die Standardfertigkeiten, die theoretisch jeder beherrscht bis zu einem gewissen Grad, sondern auch Spezialfertigkeiten. An die kommt man üblicherweise über die Kultur bzw. über den Beruf. Ja, eine Berufsfertigkeit wie Schmieden zum Beispiel, gut, weil meine Eltern Fischern waren, ich im Wasser aufgewachsen bin, habe ich keinen Schmiedefertigkeit am Anfang. Das, wo ich kein Basiswissen habe, das kann ich auch nicht später nicht probieren. Das geht dann nur daher rühren, dass ich irgendwo mal es von jemandem gelernt habe oder in einer Umgebung aufgewachsen bin, in dem man es auch wirklich benutzen können muss. Ne? Und das sind die meisten Handwerksfertigkeiten, das sind aber auch Kunstsachen, Lesen, irgendwelche Art Lesen und Schreiben. Wenn ich irgendwo ein Nomade in der Wüste bin, werde ich kein Lesen und Schreiben können. Reden halten werde ich wohl auch in den meisten Kulturen erstmal nicht unbedingt können. Auch natürlich ganz viele der typischen Diebesfertigkeiten gehören dahin. Ohne Übung läuft nichts. Musikinstrumente spielen, auch sowas. Wenn ich nie Zugriff auf irgendein Musikinstrument hatte, habe ich auch keine Basisfertigkeit darin. Dasselbe gilt für die verschiedenen Magiefertigkeiten. Auch da gibt's pro Magiekapitel oder pro Art der Magie, die man mit Runequest simulieren kann, ein bis zwei verschiedene Fertigkeiten. Die lassen wir jetzt heute mal raus, sondern mit denen beschäftigen wir uns, wenn wir über die verschiedenen Magiearten sprechen. Jetzt sagtest du gerade schon, anwenden und dann eventuell auch besser werden. Das heißt, natürlich ist es ein Ziel, Rollenspiel, den Charakterentwicklung, das heißt auch besser werden in den verschiedenen Fertigkeiten, sprich diese zu steigern. Ich weiß, früher war es mal so, da ging das über, ich nenne es mal Learning by Doing, das heißt, ich habe irgendwie ein Abenteuer gespielt, ich habe verschiedene Fertigkeiten erfolgreich angewendet, dann konnte ich mir die markieren und nach dem Abenteuer versuchen, sie zu steigern. Das ist mittlerweile, glaube ich, etwas anders geworden. Es ist aber nur geringfügig anders geworden. Es war ja häufig in den älteren Regeleditionen oder eben auch bei dem besagten Call of Cthulhu der Fall, dass ich nur Fertigkeiten steigern konnte, wo ich mir vorher ein Kreuzchen an die Fertigkeit gemacht habe, als Markierung, dass ich sie nach dem Abenteuer steigern kann. Aber ich habe ja vielleicht irgendetwas getan, das ganze Abenteuer lang, 20, 30 Mal, was aber nie so spielentscheidend war, dass ich überhaupt darauf würfeln musste. Diese Fertigkeit habe ich aber im ganzen Abenteuer ständig eingesetzt. Jetzt ist das Abenteuer vorbei und ich würde diese Fertigkeit nochmal steigern gerne. Obwohl ich nicht darauf würfeln müsste, hätte ich trotzdem gerne den Wert einfach höher, weil ich gesehen habe, zum Glück ist mir diesmal nichts passiert, weil ich nicht darauf würfeln musste. Aber ich fürs nächste Mal, wenn ich vielleicht darauf würfeln müsste, hätte ich ihn vielleicht gerne höher. Konnte ich aber nicht, weil ich konnte kein Kreuzchen drauf machen. Dafür habe ich vielleicht irgendeinen abstrusen Wert einmal würfeln müssen, der völlig unwichtig für mich ist. Und plötzlich habe ich da ein Kreuzchen drauf und würfel den und werde da drin besser, wo ich gesagt habe, das war ein Zufall, dass ich das einmal irgendwo gemacht habe. Und da habe ich was draus gelernt. Das ist, kommt mir dann auch manchmal für meinen Charakter zumindest seltsam vor. Spielmechanisch ist das okay, aber für meinen Charakter ist das dann vielleicht ein bisschen seltsam. Und das hat man jetzt so gelöst, indem man Erfahrungspunkte verteilt. Nein, es sind keine Erfahrungspunkte wie in D&D und Co. Nein, Erfahrungspunkte heißt einfach nur, das sind Steigerungsversuche. Wenn ich am Ende eines Abenteuers 3 Erfahrungspunkte habe, kann ich diese Erfahrungspunkte nehmen, um 3 Steigerungsversuche durchzuführen auf Fertigkeiten. Aber die suche ich mir aus. Die muss ich mir nicht in dem Abenteuer angewendet haben, sondern die sind das, was meiner Meinung nach, natürlich mit Absprache mit dem Spielleiter, sinnvoll ist, um den Charakter weiterhin zu entwickeln, was man hier tun kann. Es kann auch zum Beispiel sein, dass ich eben nicht segeln kann, nicht Boot fahren kann, so. Und wir sind aber am See gewesen und es hat mich gefuchst, dass ich da kein Boot fahren kann, obwohl da Boote rumlagen. Jetzt nach dem Abenteuer kann ich bestimmen, ich gehe zu meinem Onkel, der ist Fischer, und lasse mir von dem Boot fahren zeigen, wie das geht. Das heißt, ich kann nicht nur bereits Fertigkeiten verbessern, die ich habe, sondern halt auch neue lernen. Neue lernen, beziehungsweise welche, die ich miserabel habe, einfach mal gucken, dass ich da ein bisschen was drauf kriege. Einfach als Bestimmung aus der Erfahrung des Abenteuers heraus, dass ich etwas nicht konnte, sich nach diesem Abenteuer damit beschäftigen, wie man das verbessern kann, weil man es eben gerade nicht konnte. Das ist eine Möglichkeit. Dann selbstverständlich natürlich irgendwas verbessern, was man eingesetzt hat, ob man darauf würfeln musste oder nicht. Das sind so die Sachen, die man machen sollte. Natürlich wäre es natürlich doof, jetzt, wenn ich nach einem Wüstenabenteuer plötzlich sage, ich lerne jetzt Boot fahren. Das ist dann die Kommunikation mit dem Spielleiter, wie man dem gegenüber begründet, dass man diese Fertigkeit steigern will. Was für eine Motivation hat der Charakter dazu, diesen Fertigkeitswert zu steigern? Aber da sollte man ein bisschen die Logik noch einschalten. Aber ich denke mal, gesunder Menschenverstand ist immer die Basis eines jeden Rollenspiels in allen Situationen. Auf jeden Fall. Okay, jetzt gibt's natürlich auch die Möglichkeit, und das ist eine Tatsache, wo RuneQuest beziehungsweise auch vergleichbare Systeme, die das ähnlich gehandhabt haben, so wie Warhammer oder so, dass ich Fertigkeiten steigern kann über 100%, wo dem, der das vielleicht zum ersten Mal hört, sagt so, hä, was soll denn das? Entweder ich kann es zu 100, also 100 ist irgendwie so auch so eine Grenze, wo gesagt wird, so bis dahin und dann ist es halt end, dann kann ich's halt. RuneQuest bietet aber die Möglichkeit der Steigerung über 100%. Hast du dafür eine gute Erklärung, André? Ja, selbstverständlich habe ich dafür eine gute Erklärung. Natürlich hast du gehört. Ich höre. Dass wir 100% ist natürlich ein wunderschöner Begriff, den sich jeder vorstellen kann. Mit Prozentwerten kann, glaube ich, jeder irgendwie arbeiten, dass man seine Fertigkeiten gut einschätzen kann. Wie gut ich an irgendetwas bin, wenn ich 70% irgendwo stehen habe, dann weiß ich, wo ich in 70 von 100 Fällen, in denen ich würfeln müsste, also in denen ich die wirklich einsetzen müsste, um die Fertigkeit einzusetzen. Und es gibt tausende von Gelegenheiten, diese Fertigkeit einzusetzen, in denen ich nicht würfeln muss, wo es einfach heißt, 70% Wert, ach, das ist so ein hoher Wert, und du hast genug Zeit, du bestehst nicht unter Druck, du hast das Handwerksmaterial dafür, um das zu tun. Dementsprechend klappt das auch. Ne? Gewürfelt wird ja eh nur in Stresssituationen, beziehungsweise in Sondersituationen. Ja, ist klar. Aber natürlich gibt es da auch wieder bessere und schlechtere. Und wenn ich natürlich den super Handwerksmeister habe, der 100% auf irgendwas hat, dann müsste doch eigentlich alles hinkriegen, oder? Ja, jetzt hat er aber nicht das richtige Werkzeug. Ist er vielleicht unter Zeitdruck ohne Ende. Oder muss das mit links machen, weil er sonst mit rechts tun würde. Na okay, aber dadurch habe ich doch die Möglichkeit, die Schwierigkeit anzupassen, wie wir es vorhin kurz erwähnt haben. Richtig. Indem er zum Beispiel nur die Hälfte seines Fertigkeitswertes einsetzt. Richtig, und da haben wir den Knackpunkt. Wenn ich jetzt aber einen Handwerksmeister habe, der Pfeile schnitzen, Pfeil herstellen. So, jemand, der Pfeile herstellen kann in einer Werkstatt, klar, dem reichen 100% locker aus. Der kann das wahrscheinlich mit 70 auch immer jederzeit, weil er hat seine Messer dafür, um die Pfeile zu schärfen, der hat seinen Arbeitsort, um etwas zu tun, und der hat die Zeit dafür, weil er bereitet Dinger schließlich zum Verkauf vor. Wenn der in der Wildnis ist und dort nur irgendeinen Baum hat, der gerade da ist und nicht seinen Lieblingsstrauch, aus dem er irgendwelche Pfeile macht, muss er mit denen arbeiten, kriegt einen Malus vielleicht darauf, weil er nicht das richtige Arbeitsmaterial dabei ist. Er hat vielleicht nur ein kleines Handbeil dabei und nicht sein Schnitzmesser. Naja, das wird auch wieder ein bisschen schwieriger. Dazu weiß man schon ganz genau, in 2 Stunden greifen die Orks an. Bis dahin sollte ich ein Arsenal von Pfeilen rumliegen haben, um mich gegen die zu wehren. Also ist auch unter Zeitdruck. Das gibt einen enormen Malus und plötzlich hat man von diesen 100% ist dann nicht mehr viel über. Aber vielleicht habe ich ja einen Pfeilschäfter, der so gut ist, der sogar in solchen Stresssituationen gut schafft. Das heißt, auch mit einem Malus in dieser Höhe von Fertigkeitswert halbiert, immer noch sehr gut ist. Dazu brauche ich einen Wert von über 100%, damit das gerechtfertigt werden kann. Wenn ich jetzt einen Fertigkeitswert von 150% habe und ich halbiere seinen Wert, hat er immer noch von 75. Das heißt, er arbeitet so gut wie ein normaler Handwerker in der Stadt in seinem Laden, obwohl er unter Druck ist im Wald. Um das auszugleichen, braucht man halt die Fertigkeitswerten über 100%. Das heißt, die kommen hauptsächlich dann zum Einsatz, wenn ich die Schwierigkeit so anhebe, dass der Fertigkeitswert sich verringert. Ja, ansonsten macht es ja kaum einen Sinn. Es erhöht höchstens meine Chance auf einen kritischen Erfolg, weil kritischer Erfolg ist ein Zehntel des Fertigkeitswerts. Wenn ich einen Wert von 70 habe, habe ich halt von 1 bis 7 ist ein kritischer Erfolg. Wenn ich einen Fertigkeitswert von 150 habe, habe ich halt die gewürfelte Zahl von 1 bis 15 ist dann plötzlich der kritische Erfolg. Dann mache ich halt Spitzenpfeile. Das ist der eine Grund. Und das zweite habe ich Charaktere, die in Anführungszeichen übermenschliche Fertigkeiten, also über 100% Werte habe, gegen andere einsetze. Wenn ich also 2 Fertigkeitswerte gegeneinander stelle, dann wird nämlich der Wert, der 100% überschreitet, vom Fertigkeitswert des Gegners abgezogen. Das wird natürlich beim Pfeileschärfen natürlich nicht unbedingt der Fall sein, aber Schleichen gegen Horchen. Ein Meisterdieb, der sich irgendwo anschleichen will, und eine Stadtwache, die irgendwas versucht zu horchen. Wenn ich ein Meisterdieb bin mit 120% Fertigkeit, dann verringert sich der Wert, wenn ich auch gegen beide Sachen würfeln muss, bei dem Horchen der Wachen wie auch auf dem Schleichen des Diebes, verringert sich der Schleichenwert des Diebes um 20%, nämlich auf 100. Und genau diese 20% verringern sich aber auch beim Horchenwert der Wache, die dann natürlich plötzlich von ihrem normalen Standardwert von, was ich, 35 plötzlich nur 15 hat. Okay, wir halten fest, es gibt sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für diese Werte über 100%. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, dass es ein bisschen, ja, komisch klingt am Anfang, aber durchaus im Spiel selber Sinn machen kann. Auch auf der Arbeit gebe ich auch immer 150%. Nee, ist klar, auf jeden Fall. Sehe ich, ja, logisch. Okay, du hattest vorhin in der Vorbesprechung noch ein Thema angesprochen, wo du sagst, das sei dir wichtig, und zwar das Thema Unterstützung einer Fertigkeit durch eine andere. Ja, auch das ist eine Sondersache, viel mit Absprache des Spielleiters. Es gibt ein paar klassische Beispiele, wo man zum Beispiel den Waffeneinsatz benutzen kann, wenn man dort seine Stärke mit einsetzen möchte. Das heißt, ich habe eine Fertigkeit, auf die ich erstmal würfel. Und wenn ich diese Fertigkeit geschafft habe, dann unterstützt diese Fertigkeit eine andere. Hast du dafür vielleicht ein Beispiel? Wenn ich eine Verfolgungsjagd mache, beide Leute fahren Streitwagen, der eine fährt dem anderen hinterher und man versucht sich gegenseitig zu kriegen. Derjenige, der gerade der Verfolgte ist, kommt aber von hier. Und derjenige, der verfolgt, ist aber jemand, der von außerhalb hier zugekommen ist und einfach nur da ist, um den anderen zu fangen. Derjenige, der von hier ist, kann vorher einmal auf Heimatkunde gucken, was er da auf Wert hat. Er kennt seine Gegend ja schließlich. Er weiß, wo die kleinen Schleichwege sind. Er weiß, wo tief hängende Äste im Wald sind. Er weiß, wo vielleicht eine alte Straße ist, die inzwischen leicht überwuchert ist, aber wo man einfach drüber fahren kann, was man aber nicht sehen kann. Und wenn er das weiß, gibt es ihm einen Vorteil auf seinen Streitwagen fahren. Ah, schönes Beispiel, okay. Also gucke ich mir mal an, was er eine Heimatkunde hat. Und wenn der Wurf gelungen ist, wunderbar, tada, dann kann ich einen Prozentsatz von der Heimatkunde übernehmen auf meine Fertigkeit Streitwagen fahren. Natürlich nur hier in dieser Gegend. Wenn ich das im Ausland irgendwo mache, geht das nicht. Das heißt, was Runquest meiner Meinung nach absolut als Vorteil bietet, ist, ich habe eine relativ einfache Würfelmechanik, die sich aber auf fast alle Bereiche des Spiels erstreckt. Das heißt, dadurch ist es relativ einfach, dieselbe Mechanik auf alle Themen anzuwenden. Ich habe Schwierigkeitsgrade, die ich einbauen kann. Ich habe unterschiedliche Arten von Ergebnissen. Ich habe die Möglichkeit, mich gegenseitig zu unterstützen. Und alles funktioniert immer mit derselben Art des Würfelwurfs. Es ist immer ein Prozentwurf, der dann hier und da mal modifiziert wird durch den Spielleiter. Ich kann mich als Spieler natürlich auch selber einbringen und Vorschläge machen, was eventuell einen Vorteil für mich bringen könnte. Also eine andere Fertigkeit, die eine andere, die erste unterstützen kann, oder dem Spielleiter vielleicht sogar auch mal vorschlagen, warum ein Wurf vielleicht in dieser Situation schwerer oder leichter sein sollte. Kommunikation ist alles. Also, aber man würfelt grundsätzlich immer auf nur einen Prozentwurf und liest das Ergebnis ab, einen Erfolg ab. Kritischer Erfolg, Erfolg, Fehlschlag oder Patzer. Also für alle, die bisher dachten, RuneQuest sei ein sehr kompliziertes, komplexes System, nein, ist es nicht. Die Grundmechanik ist sehr, sehr einfach und auch relativ logisch zu verstehen. Komplex ist das Regelwerk im Sinne von Umfang und Komplettität. Ja, da ist halt alles drin, aber es ist ein Baukasten, der auf immer denselben Prinzipien des Prozentwurfs basiert. Und dadurch kann man sich das raussuchen, was man haben will. Alles, was man nicht haben will, ist man weg. Aber alles ist miteinander kompatibel. Ja, und jemand, der mal Call of Cthulhu gespielt hat, wird mit RuneQuest zurechtkommen. Jemand, der mal in Stormbringer reingeguckt hat, wird mit RuneQuest zurechtkommen. Und ich glaube sogar inzwischen sind genug Elemente von RuneQuest in Warhammer und diversen anderen übernommen worden, dass man dort viele Sachen wiedererkennen wird. Absolut. Selbst das Thema, ich habe einen Wert, den ich unterwürfeln muss und ich habe die Ergebnisse kritischer Misserfolg, Erfolg oder kritischer Erfolg, das kennt auch jeder schwarze Augespieler. Richtig. Okay, somit würde ich sagen, RuneQuest auch für Einsteiger sehr gut geeignet, weil es von der Regelmechanik, von der Kernregelmechanik sehr, sehr einfach ist und sehr bewährt. Nicht vom Umfang des Buches abschrecken lassen, sondern einfach es probieren und die Regelteile, die man nicht braucht, einfach weglassen und mit den Regelteilen, die Basis sind, kann man alleine schon spielen. Genau. Am besten ist, wenn auf der RPC oder auf irgendeinem kleinen Con seid, wenn der Lutz irgendwo eine Runde anbietet, einfach mal teilnehmen und sich überzeugen lassen. Okay, das war's von meiner Seite. Hast du noch Themen, André? Ich glaube, im Moment nicht. War halt auch nur die Kernmechanik, deswegen heute mal wieder eine etwas kürzere Episode. Wir hoffen trotzdem, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, zu anderen Themen, wenn ihr Wünsche habt, was wir machen sollen, schreibt uns ins Standalone-Forum oder auf unsere Seite, schreibt uns eine Mail, egal was ihr wollt. Wir sind da immer für alles offen. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Monat und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.